Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, willkommen auf Agora. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, ich weiß nicht, ob du deinen Vornamen nennen möchtest. Ich bin Hagen. Hagen? Ja. Hagen. Ja, herzlich willkommen, Hagen. Was ist unser Thema? Ja, wir haben uns gefragt, ob man eine Entscheidung entweder auf Basis von Logik oder von Intuitionen treffen sollte. Ja, hast du eine grundsätzliche Meinung dazu oder eher nicht? Oder soll ich anfangen? Intuitiv eher zu Logik tendiert, weil ich auch, also ich studiere Physik, dadurch habe ich eher wissenschaftlichen Hintergrund und da trifft man einfach sehr viele Entscheidungen auf Basis von Logik. Ja. Und ja, ich denke, es ist teilweise eben situationsabhängig, was für eine Art von Entscheidung das ist, also zu welcher Art von Thema, ob man selber Vorerfahrung zu dem Thema hat oder ob man die Entscheidung eher schnell oder eher langsam treffen muss. Mhm. Aber man kann natürlich auch gucken, ob man eine allgemeine Antwort dafür finden kann. Mhm. Bei schnell und langsam geht es wahrscheinlich darum, wenn du eh keine Zeit hast, drüber nachzudenken, dann musst du eh intuitiv entscheiden sozusagen. Da wäre auch interessant, darüber nachzudenken, ob die Leute dann eher intuitiv darüber entscheiden oder einfach gar nicht die Entscheidung treffen oder die Entscheidung vermeiden, weil sie nicht intuitiv entscheiden wollen. Ah, sondern ja. Das kommt wahrscheinlich dann auch wieder auf die Situation an, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, die Entscheidung nicht zu treffen, ja, sozusagen. Stimmt, ja. Wenn dann halt, oder, naja, je nachdem, ob du einfach, du müsstest irgendwas ausweichen und machst es dann einfach nicht, ob das jetzt eine getroffene Entscheidung ist oder die Abwesenheit einer Entscheidung. Alles kompliziert. Ja, okay, aber das sind ja alles, also bei dieser Kürze von Entscheidungszeit ist es ja eher so, da geht es ja nicht wirklich darum, was ist präferierbar, sondern was funktioniert überhaupt oder was ist überhaupt möglich. Ne? Ja, also genau. Da kannst du halt einfach nicht drüber nachdenken. Das heißt, wenn es darum geht, was ist generell besser oder was ist bevorzugt, ist wahrscheinlich eher, sind eher Situationen interessant, wo man theoretisch beides tun könnte. Ja. Bei Erfahrung, Vorerfahrung, was hast du denn, also was hast du da gedacht, wie würde sich das auswirken, ob du Vorerfahrung hast oder nicht? Also ist das quasi, wenn du mehr Vorerfahrung hast, dann benutzt du lieber den Intellekt oder die Logik oder... Eher die Intuition. Eher die Intuition. Weil sozusagen, also ich persönlich würde Logik dann eher in dem Fall benutzen, wo ich sozusagen die Antwort nicht in meinem Gehirn schon habe sozusagen, was ich eher in Intuition setzen würde, sondern wo ich sozusagen mir die Antwort selber herleiten muss. Also sozusagen Fakten nehme, die ich habe aus der Umgebung, zu der Entscheidung, die ich treffen muss und dann die logisch verknüpfe und daraus eine Entscheidung treffe. Mhm. Wenn ich aber schon Erfahrung dazu habe, dann muss ich sozusagen nicht mehr so intuitiv drüber nachdenken, sondern aus der Erfahrung setzt sich das Gehirn sozusagen selber die Antwort zusammen. Also das verstehe ich zumindest unter Intuition. Ja, verstehe. So ein bisschen wie, keine Ahnung, Schachgroßmeister oder so, der dann irgendwie irgendwann Züge intuitiv setzen kann sozusagen und sagt, das ist ein guter Zug. Und gut, da kommt man auch wieder auf die sozusagen Art von Entscheidung, die treffen muss. Also ich weiß nicht, ob man bei Schach wirklich Entscheidungen intuitiv treffen kann. Ich habe nicht so viel Schacherfahrung, dass ich die intuitiv treffe. Das ist mein Großmeisterfall. Insofern. Eine persönliche Erfahrung habe ich auch nicht, aber ich habe also ne, so Schach-YouTube und so weiter, so irgendwelche Videos aus Interesse geguckt. Mein Eindruck war, dass halt teilweise Großmeister eher so, die gucken das an und sagen, das ist ein guter Zug und dann können sie überlegen, warum das ein guter Zug ist und meistens lagen sie dann richtig sozusagen. So. Aber es ist natürlich die Frage, wie sehr das sozusagen Intuition ist oder extrem schnelles, in extrem schnelle Logik, aber wahrscheinlich schon Intuition irgendwie. Ja. Das bringt man auch auf den Zusammenhang zwischen Logik und Intuition überhaupt, wie sich die aufeinander auswirken. Aber okay, das heißt, grundsätzlich, wenn du viel Erfahrung hast, kannst du dich vielleicht eher auf deine Intuition verlassen, weil du... Würde ich sagen, ja. Weil du... Ja. Weil deine Intuition sozusagen trainiert und ausgebildet ist in dem Bereich, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, und wenn man eben wenig Erfahrung hat, dann braucht halt auch einfach mehr Zeit, eben eine Entscheidung dazu treffen und kann die eher auf Logik basieren. Verstehe ich, ja. Ich glaube, das habe ich... Also die Unterscheidung gefällt mir auf jeden Fall gut, zwischen mehr Erfahrung oder wenig Erfahrung. Meine generelle Antwort wäre nämlich, ich würde generell sagen, na, muss ich auch wieder differenzieren. Ich hätte auch eine Differenzierung, aber halt eher zwischen, ich sag mal, ja, wie beschreibt man, also zwischen individuellen Lebensentscheidungen und, keine Ahnung, zum Beispiel, also gesellschaftlichen Entscheidungen oder Entscheidungen in einem Projekt oder innerhalb, also innerhalb, meinetwegen Wissenschaft, innerhalb der Wissenschaft, als Wissenschaft, im Rahmen wissenschaftlicher Arbeit oder sonst was auf die Richtung. Warum? Ja, genau. Die Gründe könnten ähnlich sein. Ich glaube halt, bei Fragen, die beispielsweise recht weit weg von einem selber als Objekt sind, sozusagen, wo man meinetwegen wenig emotionalen Bezug zu hat oder sonst was in die Richtung, und die sozusagen breite Gruppen betreffen oder sozusagen abstrakte Systeme betreffen oder sonst was, glaube ich, ist es relativ schwer, intuitive Entscheidungen gut oder richtig zu treffen. Und ich würde da dann dazu neigen zu sagen, na, da muss man halt analysieren, so gut man kann, und Dinge zusammenziehen. Und eben ja auf Grundlage logischer Überlegungen zu einer Entscheidung kommen. Und auf individueller Ebene, beim persönlichen Leben, würde ich sagen, zweierlei. Einerseits hast du emotional sozusagen näheren Kontakt und mehr Zugang. Du hast auf einer gewissen Ebene mehr Informationen zur Verfügung, weil du weißt, wie dein Leben bisher aussah, du weißt, wie du funktionierst, sozusagen, aus erster Hand. Das alles könnte man eher als Argumente für logische Entscheidungen auslegen. Aber ich glaube, dass die Entscheidung, also zweierlei. Einerseits glaube ich, dass Entscheidungen im persönlichen Leben häufig oder generell einfach Lebensentscheidungen, also häufig so komplex sind, dass du dich mit Logik mehr oder weniger in Sackgassen manövrierst. Also wenn du anfängst zu überlegen, wenn ich das mache, dann können die 1000 Dinge passieren. Und wenn ich das mache, können die 1000 Dinge passieren. Aber sind Entscheidungen, die eine ganze Gruppe von Personen betreffen, nicht noch komplexer? Ja, ich glaube schon. Dann müsste man da ja... Ja, verschiedene. Ich glaube, der Entscheidungsprozess bei Entscheidungen, die eine ganze Gruppe betreffen, ist meistens auch komplexer. Und deswegen trifft man an einem bestimmten Punkt nicht so grundlegende Entscheidungen in den meisten Fällen oder nicht so weitreichende. Also, wenn ich entscheide, keine Ahnung, wie meine Zukunft aussehen soll, dann gibt es teilweise Situationen, wo ich sage, ich setze mich hin und ich treffe eine grundlegende Entscheidung und das bestimmt darüber, wie der Rest meines Lebens aussieht, sozusagen. Und bei den Prozessen, an die ich zumindest gedacht habe, ist es halt meistens so, du triffst kleinere Entscheidungen, es gibt Kontrollmechanismen, sonst was in die Richtung. Ja. Und deswegen, also einerseits, und andererseits ist natürlich die Verantwortung meistens auch eine andere, sodass du, also wir leben jetzt nicht in der Diktatur oder sowas, meistens in den meisten Strukturen bist du halt nicht als alleinige Person, stehst du mit deiner Entscheidung betrifft deine Entscheidung so eine breite Öffentlichkeit oder so eine breite Gruppe von Leuten, dass es halt. Das ist der falsche Punkt. Der Punkt ist die Verantwortung. Ich glaube, dadurch, dass deine Entscheidungen Leute außerhalb von dir selbst betreffen, hast du eine Verantwortlichkeit, eine gewisse Nachvollziehbarkeit in deiner Entscheidungsfindung zu haben. Nachvollziehbarkeit? Ja. Okay, interessant, anders zu begründen. Okay. Ja. Das heißt, also, wenn ich selber mich hinsetze und sage, ich will das machen in meinem Leben, so, und ich treffe diese Entscheidung intuitiv, ist das okay und ich halte das sogar für die bessere Alternative. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, wir wollen das hier machen und ich treffe die Entscheidung, sozusagen salopp gesagt, aus dem Bauch raus oder intuitiv und meine Entscheidung hat für 100 Leute eine Konsequenz, mit der sie dann nicht zufrieden sind, dann hat man, glaube ich, das Problem, dass man sozusagen diese Überprüfbarkeit oder diese Nachvollziehbarkeit in der Entscheidungsfindung nicht hat. Ich glaube, die braucht man in intersubjektiven Entscheidungsfindungsprozessen. Okay. Schwebt vielleicht dahinter auch ein bisschen der Gedanke, dass sozusagen logische Entscheidungen vielleicht noch zu den besseren Ergebnissen führen als intuitive Entscheidungen und du dadurch sozusagen nicht die Verantwortung übernehmen willst, es intuitiv zu machen? Beziehungsweise wäre auch interessant zu diskutieren, sozusagen, wo hat man eher die Verantwortung, wenn man es intuitiv entscheidet oder wenn man es logisch entscheidet? Ja. Also der Grund, warum ich auf individueller Ebene intuitive Entscheidungen bevorzuge, ist, dass ich glaube, dass hier intuitive Entscheidungen tatsächlich besser funktionieren und die besseren Ergebnisse liefern. Das Problem ist, ich glaube, es gibt unterschiedliche Kontexte, wo unterschiedliche Ergebnisse als besser gelten. Ich glaube, also logisches Denken, saubere Analyse und so weiter ist genau in den Fällen am effektivsten oder am besten, wo es einerseits sozusagen eine Systematik, einen Mechanismus gibt, der gleichzeitig relativ komplex ist, aber immer noch überschaubar genug, dass man die Einzelteile verstehen kann und eine Chance hat, die Zusammenhänge abzuschätzen. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, durch diese Zerstückelung und Aufteilung von Arbeit in intersubjektiven Projekten meistens gegeben, dass du halt, dass die Portion, die du bearbeitest, sozusagen klein genug ist und eindeutig genug umrissen, dass du eine Chance hast, die einzelnen Faktoren zu analysieren, korrekt zu erfassen und dann zu schauen, wie die miteinander zusammenarbeiten werden. Ja. Ich glaube, das ist aber in Bezug auf Lebensentscheidungen meistens nicht der Fall, weil man, glaube ich, das geht fast auf eine andere Frage ein, weil man, glaube ich, wenig Chance hat, wirklich oder ausreichend zuverlässig abzuschätzen oder intellektuell korrekt zu erarbeiten, was die definitiven Konsequenzen sein werden. Ja. Und ich glaube, dass es deswegen besser funktioniert, Lebensentscheidungen auf intuitiver Ebene zu treffen, solange man sie klar trifft, weil es eigentlich nicht darum geht, die richtige Lösung zu finden, weil es häufig genug nicht eine eindeutig richtige Lösung gibt. Wenn ich entscheide, was ich arbeiten möchte, gibt es vermutlich, das ist objektiv von außen betrachtet, nicht unbedingt die korrekte Antwort, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, mit der das restliche Leben funktioniert. Ja. Und das hängt davon ab, wie klar die Entscheidung getroffen wird und wie sehr man, letztendlich hängt das, glaube ich, mehr davon ab, wie sehr man hinter der Entscheidung steht, als welche Option man wirklich wählt. Ja. Und ich glaube, dieser Charakter ist eher bei intuitiven Entscheidungen gegeben, weil man intellektuell dann dazu neigt, einerseits im Nachhinein zu bereuen, weil man, wenn man drüber nachdenkt, oh, wenn ich den Beruf wähle, dann habe ich später mal das und das Gehalt. Und dann vergehen 20 Jahre und du hast das Gehalt nicht. Und dann denkst du dir, fuck, hätte ich mal was anderes genommen. Yeah. So. Und ich glaube, bei intuitiven Entscheidungen hat man eher die Möglichkeit, einzubeziehen, was sozusagen aus dem Jetzt zu entscheiden, anstatt in Abhängigkeit der Ergebnisse zu entscheiden. Und zu sagen, wo treibst du mich gerade hin oder was ist das, was ich machen möchte, auf einer lokaleren Ebene betrachtet. Nicht, weil ich denke, dass diese 10 Dinge dann später der Fall sind. Yeah. Und ich glaube, wenn man auf diese Art Lebensentscheidung trifft, dann ist man eher im Nachhinein zufrieden mit den Lebensentscheidungen. Ich weiß nicht, wenn man eben sagt, dass die intuitive Entscheidung noch mehr auf dem Jetzigen basiert und halt nicht in die Zukunft schaut, ja, kann es halt sein, dass man in der Zukunft sich dann ärgert. Aber ja gut, das was du gerade beschrieben hast. Dass man es eher mehr bereut, meinst du? Oder? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, verstehe ich. Ja. Also ja, also es geht mir natürlich, ich meine natürlich nicht, dass du ausschließlich sagst, oh, wozu fühle ich mich gerade? Man kann natürlich gerne einmal nachdenken, was so ungefähr die Konsequenzen sein sollen. Ich glaube, bei mir ist es eher eine Frage der Akzentsetzung. Es geht mir darum, man sollte einbeziehen, was für Dinge passieren könnten und vielleicht auch, was plausiblerweise passiert. Aber ich glaube, die Tendenz, wenn du da so logisch-analytisch rangehst, ist, sich festzubeißen und festzulegen und diesen Optionen und diesen Abwägungen zu viel Raum zu geben. Ich glaube, das ist die Gefahr. Okay. Also es ist eine Gradsache. Es geht mir nicht darum, dass man sich hinsetzt und sagt, yo, das will ich machen. Und dann eine Woche später feststellt, meine Leber ist kaputt, weil das, was ich machen wollte, war, ich mich besaufen, so viel ich kann oder was auch immer. Aber es geht sozusagen von der Graduierung oder von der Akzentsetzung her, glaube ich, die letzte Entscheidung sollte auf intuitiver Basis gefällt werden, nachdem man natürlich ein bisschen überlegt hat. Ja, okay. Was das könnte auch häufig daher kommen, dass man sozusagen erst versucht, das logisch daran zu gehen, aber teilweise einem auch einfach die Zeit fehlt oder sozusagen die Zeit davon läuft, die Entscheidung treffen zu können und man dann auf logische Entscheidungen zurückgreifen muss. Wenn man wieder bei diesem zeitlichen. Auf intuitive Basis. Auf intuitive, ja, genau. Anderer Punkt, oder ja, auch damit verknüpft ist sozusagen, wie viel Information man zur Verfügung hat. Weil man, glaube ich, intuitive Entscheidungen, hätte ich behauptet, trifft man eher auf Basis von vielen Informationen, die man hat, weil man die dann sozusagen zusammenmischen kann, die das Gehirn sozusagen gerade präsent hat, die Informationen, kann dann selber verarbeiten, um auf eine intuitive Lösung zu kommen. Mhm. Dafür braucht man aber eben auch eine große Menge Informationen. Wenn es um persönliche Belange geht, hat man die ja meistens. Ja. Gut, da ist dann wieder der Punkt von wegen, ob man jetzt in die Zukunft schaut, müsste man die sozusagen Folgen von Entscheidungen muss man ja auch irgendwo herbekommen. Das heißt, entweder muss man einfach darüber logisch nachgedacht haben, um die Haupt zu kennen, also um die Informationen über die Folgen zu haben, oder man hat sie irgendwie recherchiert oder so. Ja. Dann kann man eben auch die Zukunft mit einberechnen. Oder die Intuition berechnet die Zukunft mit ein. Ja, klar. und ich würde sagen, logische Entscheidungen trifft man eher, wenn man weniger Informationen hat und eben nur mit diesen paar Informationen arbeiten kann und sich daraus dann wieder andere Informationen ableiten kann. Jedenfalls ist das meine Interpretation, wie sozusagen logische Entscheidungen bzw. intuitive Entscheidungen sich unterscheiden, weil eben intuitiv eher so ein Gemisch aus vielen Informationen ist und die Logik eben mit möglichst wenigen Informationen auf ein präzises Ergebnis zu bringen. Ja, vermutlich schon. Also möglichst wenig vielleicht nicht, aber halt auf jeden Fall. Ja. Es ist sozusagen vom Umfang her begrenzt, weil du eben durch all diese Dinge nicht auf irgendeiner Größe oder irgendeiner Komplexität kannst du da gar nicht mehr durchsteigen sozusagen. Genau, bräuchte man einen Großrechner. Was wir, also das Gehirn ist ja zum gewissen Grad auch ein Großrechner, aber das wäre dann wahrscheinlich vielleicht der intuitive Anteil. Genau, das ist dann intuitiv. Ja, verstehe ich. Da käme auch wieder darauf zurück, dass man sozusagen Entscheidungen für größere Gruppen oder Gesellschaften oder wie auch immer, die eben nicht einen selber betreffen, dass man da eben vielleicht teilweise eben nicht genügend Informationen hat, um es intuitiv zu entscheiden, weil man in die Information gar nicht rankommt und deswegen eher logisch arbeitet. Weil zum Beispiel auch relevant wäre, was Person XY von möglichen Konsequenzen hält oder was auch immer. Oder und da kommt man vielleicht intuitiv nicht drauf, aber man kann eher darüber nachdenken und das berechnen. Ja. Also, ich glaube, wir sind da letztendlich ähnlicher Ansicht. Also für mich ist halt auch eine Frage des Volumens oder der Verarbeitbarkeit. Das war ja auch sozusagen, das war eine der Ideen, warum es halt auf persönlicher Ebene besser funktionieren würde. Ja. Aber siehst du das auf persönlicher Ebene auch so, dass du Intuition bevorzugen würdest? Oder würdest du da auch eher Logik bevorzugen? Oder, also, oder unter welchen Bedingungen oder wie auch immer? Nee, ich glaube, wenn es eben um Entscheidungen geht, wo man eben auch zukünftige Abhängigkeiten von dieser Entscheidung eben, also Auswirkungen der Entscheidung auf die Zukunft beachten muss, kann man diese nicht so gut intuitiv erfassen, sondern muss sich erstmal logisch sozusagen vorausdenken und darauf basierend sozusagen kann man dann weiter nachdenken. Also wenn man eben Informationen, die man für die intuitive Entscheidung braucht, noch nicht hat, muss man die sich erstmal durch Logik herleiten und kann dann auf intuitiver Basis entscheiden. Also insofern bräuchte man in dem Fall vorher immer noch einen logischen Anteil, um eine intuitive Entscheidung treffen zu können, wenn es um Entscheidungen geht, die eben in der Zukunft auch noch Auswirkungen haben, was die meisten entscheiden. Was so ungefähr das ist, worin eine Entscheidung besteht vielleicht, ja. Aber, ja, ist ja interessant. Aber das heißt, der Ablauf wäre dann eher so etwas wie, also ich habe meinetwegen schon viele Informationen, also alles, was mein persönliches Innenleben betrifft, was auch immer. Erfahrungen, Erinnerungen, wie auch immer. So, ne? Dann würde ich mit intellektueller oder logischer Tätigkeit weiter Informationen sammeln. Genau. Und mir überlegen, was kann passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe, was kann passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe. Und der letzte Schritt wäre dann was? Wäre dann wieder Intuition. Das wäre wieder Intuition. Das heißt, weil es so viele Informationen sind, dass man sie wieder logisch nicht verarbeiten kann. Und dann ist es am Ende wahrscheinlich auch besser, wenn man mehr Informationen nutzen kann, um die Entscheidung zu treffen, weil man halt noch mehr Aspekte mit einbezieht, aber das kann man halt nicht auf logischer Basis machen, weil das eine mathematisch ausgedrückt eine zu große Matrix wäre. Okay. Ah ja. Einfach zu, ja, da kommt mein Physiker. Zu viele Daten, ja. Kein Problem. Genau, aber dass einfach zu viele Informationen sind, um sie logisch zu lösen, dass man's, die man aber, wo es halt besser ist, viele Informationen zu haben und das kann man eigentlich nur. Aber das heißt, wenn ich sozusagen streng bin und auf eine spezifische Antwort daraus möchte, wäre aber die eigentliche Entscheidung, dass der Moment, in dem die Entscheidung gefällt wird, wäre ein intuitiver Prozess. Ja. Und nur halt mit intellektueller Vorarbeit, die man braucht, genau. Sozusagen. Ja, okay. Die Endentscheidung. Ja. Ja, genau. Weil ich glaube, in dem Moment nutzt man auch noch mehr die Fähigkeiten des Gehirns aus, weil eben das... ich bin kein Biologe, jetzt begebe ich mich auf gefährliches Gebiet, aber ich hätte mal behauptet, dass das Gehirn sozusagen auch in der Vergangenheit sozusagen mehr intuitive Entscheidungen treffen musste und nicht so auf Logik basierte, also was auch so Richtung Instinkt geht. Du meinst jetzt so Jäger-Sammler-Zeiten, evolutionäre Vergangenheit. Genau, evolutionstechnisch sozusagen betrachtet. Und deswegen das Gehirn auch eher darauf ausgelegt, dass intuitive Entscheidungen treffen zu können und sozusagen nicht wie ein Computer auf Logik zu arbeiten, sondern man könnte es fast mit der KI vergleichen, die eben trainiert wurde und die höchst bestwahrscheinliche Lösung sozusagen findet. Ja. Ja, also. Eigenes Thema. Naja, nicht ganz, ne? Ist, schon, ist ja relevant. Also ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also, das ist dann wirklich. Ja, genau, das heißt, das ist ja auch so eine interessante Frage, was ist dann Intuition? Das heißt, in dem Bild wäre die Vermutung, Intuition ist eigentlich, na, so gesehen, also evolutionär gesehen, der Kern des Entscheidungsfindungsprozesses oder das, was evolutionär zuerst da war, vermutlich. Würde ich vermuten, ja. Und logische Überlegungen, deduktives Denken und so weiter sind eher so evolutionär späte Errungenschaften, die mehr oder weniger draufgesetzt sind. So. Wäre meine Vermutung. Könnte ja. man auch dadurch begründen, dass man eben in der Evolution früher eben eher schnelle Entscheidungen treffen musste, wo man nicht logisch drüber nachdenken konnte. Und dass man eben erst, als man die Zeit hatte, über etwas nachzudenken, Logik zu benutzen, das dann auch weiterentwickelt wurde. Mhm. Aber das sind Spekulationen. Mhm. Also selbstverständlich sind das Spekulationen. Aber also ich hatte ähnliche Gedanken. Was mich da interessiert ist, also einerseits ja, die Entscheidung, sozusagen die Entscheidungsfindung musste schneller sein. Andererseits ist es ja auch irgendwie so, dass vermutlich die Entscheidungen, die damals gefällt werden mussten, eigentlich weniger komplex waren, vermutlich, oder nicht, als heutzutage. Boah, schwer zu sagen, vermutlich nicht. Also grundsätzlich Gedanke, so, also ich denke jetzt an solche Entscheidungen wie, laufe ich weg oder bleibe ich hier oder esse ich das jetzt oder nicht, sind ja erstmal augenscheinlich eigentlich keine komplizierten Entscheidungen. Ja. Aber ich glaube, da ist der Zeitfaktor wichtiger als die Information. Ja. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich ein Verhältnis von Zeit und Menge an Informationen, die man hat, dass man eben mit wenigen Informationen immer noch logisch entscheiden kann. Aber ich kenne da jetzt den Faktor nicht, wie viel länger das braucht, eine intuitive Entscheidung zu treffen, auf Logik, was wahrscheinlich auch ein Training ist. Stimmt, ja. Schachspieler kann wahrscheinlich schneller logische Entscheidungen treffen als ich. Zumindest im Rahmen eines Schachspiels vermutlich, ja. Das auch, ja. Aber was auch so vorausplanen. Einfach generell logisches Training sozusagen. Ja, okay, verstehe ich. Mhm. Und da kann halt sein, dass das jetzt in früheren Evolutionen eben noch nicht so weit verbreitet war und dass deswegen die intuitive Entscheidung immer noch wichtiger oder schneller zum guten Ergebnis geführt hat. Ja. Mhm. Also ich habe die Frage hauptsächlich dir so gestellt, weil ich sie selber halt als Herausforderung an meine Position mal drüber nachgedacht habe, so, weil ich da ähnlicher Ansicht bin wie du. Ich habe mir auch noch gedacht dazu, ob, naja, also einerseits, solange, wenn logisches Denkvermögen einfach eine späte Errungenschaft ist, dann gab es einfach eine Zeit, wo es nicht vorhanden war. Das heißt, du konntest darauf einfach nicht zurückgreifen. Ganz doof gesagt. Und solange du nicht, ich würde behaupten, die Frage ist halt, in welcher Form überhaupt Information gespeichert und verarbeitet wird oder werden kann. Und ich meine, wenn du jetzt meinetwegen, wenn du ein Buch hast, in dem du Pflanzen nachschlagen kannst, dann kannst du die Entscheidung intellektuell treffen, ob du diese Pflanze jetzt isst oder nicht. Aber wenn du, das setzt aber, also das Buch ist jetzt ein Extrembeispiel, aber du musst dein Wissen in einer bestimmten Art und Weise strukturiert haben, um damit mit logischem, deduktivem Denken arbeiten zu können. Und wenn diese Struktur überhaupt nicht gegeben ist, meinetwegen hast du den Erfahrungsschatz überhaupt nicht, du siehst die Pflanze zum ersten Mal oder was weiß ich, oder der Busch raschelt und es gibt halt 1000 Möglichkeiten, ob da jetzt was Gefährliches drin ist oder nicht, oder so. Dass diese Entscheidung, also einerseits, bei den Pflanzen oder so könnte es sein, dass einfach die Informationen gar nicht so vorliegen, dass es wirklich eine einfache Entscheidung ist, sondern die intuitive Entscheidung aber auch komplizierter werden, weil man keine Informationen hat. Naja, also du hast solche Informationen wie, die Pflanze sieht so und so aus, andere Pflanzen, die ich gesehen habe, sahen so und so aus, aber das sind halt eher so diese generellen Zusammenhänge, generelle Mustererkennung oder sowas, wo da halt wahrscheinlich wieder Intuition eher begünstigt wäre gegenüber intellektuellem, deduktivem Denken. Einerseits das und andererseits bei anderen Entscheidungen, wie zum Beispiel im Busch Raschels, könnte es halt sein, dass die Entscheidung gar nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick einen Anschein macht. Also die Entscheidung an sich schon ist halt ja oder nein, laufe ich weg oder nicht. Ja. Aber die Faktoren, die reinspielen, sind halt dann 1000, weil da entweder halt sonst was, es kann der Wind gewesen sein oder 3 verschiedene Jäger oder irgendein anderes Gruppenmitglied oder ja genau oder dein Cousin oder was weiß ich, ne? Also es kann ja sonst was sein. Ja. Gut, da kommt man dann auf dieser Ebene auch wieder auf Instinkte zurück und muss dann gucken, sozusagen, was ist der Unterschied zwischen Instinkt und Intuition? Ja, wird auch im normalen Sprachgebrauch, glaube ich, häufig also nicht präzise unterschieden oder teilweise in gleicher Bedeutung verwendet oder so. Aber ich, ja, ich würde vermuten, also ich hätte gedacht, Instinkt ist auch irgendwie sowas. Also intuitiv hätte ich, hätte ich gesagt, dass Instinkt sozusagen noch eher so sehr grundlegende Entscheidungen sind, wie also Fluchtinstinkt und solche Sachen, die halt wirklich früher im einfachen Leben, also im Lauf der Evolution relevanter waren. Ja. Und eben nicht auf vergleichsweise komplexe Entscheidungen, was jetzt die weitere Zukunft betrifft. Ja, und ich hätte gedacht, Instinkte sind auch eher so, also sind eher so lokaler und festgeschriebener. Also ja. Intuition ist, glaube ich, recht, ja, kann recht viel auf Informationen reagieren. Wenn auch, ja, genau, es ist und lernfähig sozusagen in irgendeiner Weise, ist trainierbar und so weiter. Und ich glaube, Instinkte wären eher sowas, dass du halt einfach in dir eingebrannt hast, wenn ich eine Spinne sehe, dann renne ich weg oder sonst was. Also und das, die instinktive Entscheidung auf gleiche oder ähnliche Faktoren immer die gleiche wäre. Ja, genau. Das ist eher so eine, also ist nicht wirklich ein Entscheidungsprozess, nicht ein Werkzeug, um Entscheidungen zu fällen, sondern ein Werkzeug, um Entscheidungen kurz zu schließen, also Handlungen kurz zu schließen sozusagen. Und zu sagen, jetzt wird das gemacht, darüber wird nicht nach. Also darüber wird weder intuitiv Entscheidung gefunden noch intellektuell, sondern jetzt wird einfach gehandelt. Könnte man sagen, dass die Intuition eine Weiterentwicklung des Instinktes ist? Ne? Ich bin auch kein Biologe. Aber irgendein Biologe hier? Zufällig. Und wüssten die Antwort definitiv. Vielleicht sogar eher ein Psychologe. Also es scheint mir halt, ne, aus meiner auch Layman-Perspektive erscheint es mir schon plausibel, dass so ein Instinktiv ist sozusagen, oder Instinkt ist so das grobschlächtigste und primitivste in einem evolutionären Sinne Entscheidungsfindungsding, Mechanismus dafür. Und Intuition ist dann, also wenn wir wissen, irgendein Instinkt immer als erstes da und bei uns, in unserer evolutionären Geschichte zumindest, hat sich Intellekt sozusagen und logisches Denken am spätesten entwickelt, dann finde ich Intuition ein sehr plausibles Zwischenglied sozusagen. Ja. Wäre es interessant, woher dann die Logik kam? Ja. Das denken sich viele AI-Designer auch gerade, woher denn die Logik kam. Das wissen die gerne, das, ich schätze. Wie man darauf kommt, Logik zu verwenden, wenn man intuitiv arbeitet, aber... Ja, das finde ich auch, also... Ich glaube, also Logik könnte zum Beispiel ein relevantes... oder dieses logische Denken könnte ein relevantes Werkzeug sein oder ein relevanter, notwendiger Zwischenschritt, um mehr planen zu können, schätze ich mal. Ja. Yeah. Und dann wäre die Frage, ob sozusagen sich die Zukunft vorstellen können vor oder nach logischem Denken oder gleichzeitig kam oder wie auch immer da die evolutionären Zusammenhänge sind. Aber scheinbar, also das nur als, ne, intuitiv als Ansatz hätte ich gedacht, ein möglicher Grund könnte halt sein, sobald du planen ist definitiv evolutionär von einem Vorteil, so, wenn du das kannst. Und entsprechend, das glaube ich, kann halt logisches Denken besser, weil da genau das passiert, dass du halt dir vorstellst, so kann die Zukunft aussehen. Hier sind 3 Schritte, wie ich da hinkomme, und 2 weitere Schritte, wie ich dann weitermachen sollte oder sowas. Ja. So. Bitte könnte Logik auch abgeguckt sein von der Umgebung, daher, dass sozusagen, also von wegen physikalische Gesetze und so in die Richtung und Determinismus, dass sozusagen das eine auf das andere folgt und man eben dann irgendwann lernt, sowas voraussagen zu können, dass das eine auf das andere folgt und das auf einer gewissen Logik basiert. Verstehe ich. Das ist interessant. Dann wäre ja die Vermutung, dass meinetwegen AI oder so, wenn man die gut genug trainiert, auch sowas entwickeln würde, oder? Boah. Also wäre die Konsequenz, also wäre für mich die Konsequenz aus dem Grund, ne, weil du ja im Prinzip sagst, wenn du meinetwegen die Intuition, also wenn du ein auf diese Art und Weise arbeitendes Netzwerk, technisch ausgedrückt, jetzt gleiten wir in die Diskussion drüber, auf Grundlage einer deterministischen Welt trainierst, dass das dann irgendwann als Muster erkannt wird und als Denkmuster umgesetzt wird, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das als Denkmuster umgesetzt wird. Das Muster kann bestimmt erkannt werden. Aber also der Vorschlag wäre, dass sich logisches Denken entwickelt hat, weil man sozusagen in der Welt deterministisch Aktion, Reaktion, Dinge vorhersagen konnte. Und das sozusagen... Gut, da wären wir bei dem gleichen Forschungsaspekt. Ja. Forschung funktioniert ja am Ende im Prinzip so, dass man sich viele Experimente oder halt Geschehnisse anguckt und versucht, einen Zusammenhang zu finden. Mhm. Und soweit ich informiert bin, funktioniert AI bisher noch so, dass sie sozusagen einfach alle Ergebnisse speichert und dann jedes Mal, wenn sie irgendwas berechnen muss, sozusagen auf diese Reihe von Ergebnissen zurückkommt. Ja. und den Durchschnitt bildet, aber Forschung am Ende, jetzt zumindest im physikalischen Aspekt, funktioniert ja so, dass man dann versucht, aus diesen vielen Ergebnissen eine einzige Lösung zu finden oder auf die zurückzugreifen. Also ja, man müsste so genau, in der Physik würdest du würdest eine Formel, ein Naturgesetz finden genau. wollen, was all diese Ergebnisse erklärt und dann kannst du... Ja, genau. Und ich glaube, da dieser Schritt müsste man sozusagen bei AR noch einbauen, dass man versucht sozusagen aus vielen sozusagen, was man trainiert bekommen hat, dass man die zusammenfasst in ein Muster, das klar definiert ist und dass man darauf zurückgreifen kann. Ja, genau. Das wäre dann logisch. Aber wenn logisches Denken sich evolutionär so entwickelt hat, aus Intuition, dann wäre die Vermutung ja, dass man dafür, also okay, eine Möglichkeit wäre, dass es sozusagen irgendeine Mutation gab, die genau das eingebaut hat, sozusagen. Ja. Die, was ich jetzt also zuerst gedacht hatte. Sozusagen dazu in der Lage ist. Ja, ja, genau, also klar. Komplexe Zusammenhänge auch und so weiter. Aber also das, war, woran ich als erstes gedacht habe, war aber eher die Alternative, dass man sagt, naja, das Gehirn war halt so lernfähig auf intuitive Art und Weise und hat dann dieses Muster selber gelernt, sozusagen. Das Resultat des Trainings selber war und nicht explizit eingebaut wurde, ja. sozusagen. Und so hatte ich dich zuerst verstanden, deswegen hatte ich gedacht, dann muss man ja davon ausgehen, dass AI das auch entwickeln kann. So, dass es niemand einbauen muss, weißt du? Ja, frage ich mich gerade. Ja. Ich wüsste jetzt nicht direkt, warum sich das von alleine einbaut. Na, es wäre quasi... Ich meine, bei den modernen AI-Netzwerken haben ja teilweise Leute, die sie bauen, nicht mehr so richtig Ahnung, was drin passiert. Die sind ja hochkomplex. Kann sein, ja. Aber so rein theoretisch wäre ja, also ich meine, du trainierst ja da immer, es ist ja immer noch Informationsverarbeitung und es ist quasi Input-Output. Ne? Und was du gesagt hast, ist ja, ich glaube, die Standardkonstellation bei AI ist ja ganz viel Input und dann ein spezifischer Output, der sich aus all diesen 1000 Fakten sozusagen direkt generiert, ohne Zwischenschritt. Mhm. So, ne? Und die Vermutung wäre dann sozusagen, dass AI, wenn sie auf der Grundlage des, wenn sie stark genug ist wahrscheinlich und wenn sie auf Grundlage des richtigen Sets trainiert wird, nämlich in einer deterministischen Welt oder einer, die zumindest so aussieht, wie auch immer, wo es diese Muster gibt, die man vorhersagen kann, dass dann der Informationsfluss so stark sortiert wird, dass es so aussieht oder dass es die Form von logischem Denken annimmt. Dass sozusagen, dass diese, es gibt nicht mehr, die Induktion verschwindet sozusagen, die Wahrscheinlichkeiten verschwinden. Und das wird so stark zusammengedrückt und sortiert, dass es, ja, deduktives Denken wird, dass es logisches Denken wird, sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell evolutionsbedingt ist, dass sich das herauskristallisiert hat, weil einmal aus Speicherplatzgründen und einmal aus Geschwindigkeitsgründen, weil es einfach schneller ist, eben aus einer Formel sozusagen einen Zusammenhang zu finden, als aus haufenweise von Daten. Und dass man sich eben auch nur eine Formel speichern muss, anstatt im Vergleich zu... Ich habe es jetzt ja. gerade computertechnisch ausgedrückt, aber bezieht das eigentlich aufs Gehirn? Ja, klar. In irgendeiner Weise muss ja auch Information im Gehirn gespeichert werden. Genau. Das sieht dann halt ein bisschen Habe ich jetzt aus. Eine Parallel? Ja, klar. Genau. Also dass es eventuell sogar tatsächlich evolutionsbedingt ist, dass sich einfach herausgestellt hat, dass das logische Denken dann in dem Moment oder in gewissen Momenten den Lebewesen mehr weiter geholfen hat. Und sich das deswegen entwickelt hat. Ob das jetzt biologisch war oder nicht, weiß ich nicht genau. Klar, das ist so. Die das angewendet haben, ja. Sozusagen Informationen zusammenzufassen und aus der zusammengefassten Information dann Schlüsse abzuleiten, dass das besser funktioniert hat. Dass es daher kommt. Der zweite Punkt, den du genannt hast, war, dass es sozusagen speicherkapazitätstechnisch effektiver ist. Genau. Was war der erste nochmal? Zeit. Also, dass es schneller geht, dann doch wieder Entscheidungen logisch zu treffen. Also aus oder eben nicht erstmal alle möglichen Erinnerungen zu berücksichtigen zu müssen, sondern eine einzelne Formel. Ja. Dann werden wir auch wieder Richtung Anfang. Ja, und genau. Ist die Frage, ab wann das sozusagen der Fall ist, dass es schneller ist oder präziser ist, eben eine Logik zu benutzen oder eben eine. Ja, einen einfachen Zusammenhang und nicht die vielen Informationen. Ja, verstehe ich. Also, weil ich hätte, also Speicherkapazität sehe ich, ne? Also ich meine, wenn du eine AI trainieren möchtest, brauchst du ein riesen Datenset. Ja. Und wenn du ein Programm schreiben möchtest, was dir eine Parabel gibt, dann musst du nur eine Formel eintippen, so ungefähr. Gut, ich weiß nicht, wie das im Kopf ist, ob es tatsächlich an Speicherkapazitätsgrenzen gestoßen ist oder nicht. Ja, klar. Kann aber auch mit Erinnerung zusammenhängen, dass man sich an Formeln besser erinnert als an irgendwelche Erlebnisse. Das heißt, du musst Ja, und Erinnerungen gibt es ja eh dann Studien zu, wie verlässlich Erinnerung an Ereignisse ist und sowas. Das heißt, du könntest es schaffen, das zu abstrahieren und in einer Art und Weise zu speichern, die verlässlicher oder weniger verfälschbar ist vielleicht. Ja, sehe ich. Aber also der Zeitaspekt, den muss ich sagen, sehe ich noch nicht so richtig. Weil ich glaube, so die meisten, also ich glaube immer noch, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Situationen, in denen du logisch schneller gute Entscheidungen treffen kannst als intuitiv. Und ich glaube, es ist auch, ich glaube, es ist nicht, also ich glaube, der Prozess ist nicht, boah. Ich glaube, der Prozess ist nie schneller, weil du, und das bringt mich auf, da bin ich drauf gekommen, wenn ich dazu gehört habe, ein weiterer Aspekt, der dafür relevant sein könnte, nämlich das, wie viel bekomme ich davon mit, sozusagen. Intuitive Entscheidungen überkommen mich mehr oder weniger. Und es gibt halt keine Zwischenschritte, die ich erlebe. Ja. So. Und logisches Denken, da muss ich jeden Schritt ausführen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, also einerseits würde ich deswegen sagen, Zeitaspekt glaube ich nicht dran, weil es fast immer schneller sein müsste, intuitiv zu entscheiden, weil einfach dieses Denken Zeit kostet. Aber wiederum könnte das ein weiterer Ansatzpunkt sein, oder ein weiterer Grund oder ein Merkmal sein, was logisches Denken sozusagen möglich oder nötig gemacht hat, dieses, dass du den Entscheidungsprozess mehr selber vollziehst, sozusagen, wenn das irgendwie ein Vorteil ist. Dass halt nicht einfach ein Output kommt und du handelst nach dem Output, sondern du bist in der Lage, weißt du, beispielsweise an einen anderen Zwischenschritt zurückzugehen, den anzuschauen, den im Zweifel zu korrigieren. Und ne, das heißt, du hast einen anderen... Die man benutzt hat, sozusagen wiederverwenden kann, aber verbessert. Ja, genau. Die nicht neu ausdenken. Ja, und du kannst sozusagen in die Maschinerie des Entscheidungsfindungsprozesses reingucken, ja, weil du ihn halt selber durchführen musst. Oder auch wieder zurückkehren. Ja, genau, im Zweifel. Also analysieren, anpassen, ja, wie auch immer. Ja. Ist gerade ein Gedanke verschwunden. Nicht schlimm. Ja. Kriege ich so schnell nicht wieder. Kein Problem. Aber ja, da haben wir ja ordentlich Strecke gemacht. Ja. Insgesamt. Okay, hat sich dadurch für mich irgendwas geändert? Warte mal. Nee, genau, ich finde immer noch, also gerade oder auch in Bezug auf all diese, selbst wenn sich evolutionär meinetwegen der intellektuellen Entscheidung rausgebildet haben als in bestimmten Situationen besser, glaube ich, dass persönliche Entscheidungsfindung auf individueller Ebene keins der Gebiete ist. Ich glaube, dass es immer noch Intuition da die bessere Alternative ist und dass es aus meiner Sicht sozusagen ein Fehler ist, diese gute und nützliche Errungenschaft des logischen Denkens zu sehr oder in der Art und Weise, wie wir es vorher besprochen haben, auf individuelle Entscheidungsprozesse anzuwenden. Okay. Aber ich wäre immer noch dabei geblieben, ja, dass man sie nicht komplett vernachlässigen sollte. Ah, nee. Also durchaus sozusagen verwenden, ja, aber gut, vielleicht die finale Entscheidung. Genau, aber in der Weise, wie du es beschrieben hast, du nutzt intellektuelles oder logisches Denken, um Informationen zu sammeln und dann triffst du die Entscheidung auf intuitiver, ja, Basis. Genau. Ja. Also man sollte die Logik nicht komplett vernachlässigen. Also ja, genau. Da sind wir einer Meinung, auch wenn ich es nicht explizit gesagt habe, der Meinung bin ich auch. Ja, cool. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ja, danke, an der Stelle müssen wir uns hier weiter langziehen. Cool. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.